Der kleine Zirkus Monte hat zum letzten Mal in diesem Jahr eine Vorstellung gegeben. Nun müssen sie ins Winterquartier, die paar Tiere und Menschen. Aber wohin? Und da haben sie Glück gehabt und ein kleines Gehöft mit einem Rinderstall entdeckt. Der Stall steht leer. Die Rinder sind wegen Steuerschulden gepfändet worden. Aber Futter ist übrig geblieben. Mit Coco und Toto, den lustigen Schimpansen und dem dressierten Spitz wird man da und dort in Dorfkneipen für Auftritte werben. Für einen Groschen wird man sich Schauder kaufen können beim Anblick der Riesenschlange in ihrer Kiste. Die Zirkusleute werden wieder über den Winter kommen. Den Winter 1929-30. Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 5. Teil. Es spielten Bürgermeister Gareis, Dieter Mann, Lokalredakteur Stuff, Hilmar Eichhorn, Annoncenwerber Tredub, Jörg Schüttauf, Elise Tredub, Susanne Barth, Präsident Walter Niklaus, Banz, Lutz Riemann, Brun, Matthias Hörnke, Harms, Klaus Breuing, Assessor Stein, Walter Renneisen, Kofka, Horst Lebinski, Herzog, Fred Arthur Geppert, Kempf, Udo Molkentin, Kriminalkommissar Tunk, Edgar Kühlow, Manzo, Günter Bommert, Henning Schimpke, Oberst, Karl-Maria Steffens, Erzähler, Otto Sander. In weiteren Rollen Dirk Audem, Erich Gieser und Wolfgang Schmidt. Dramaturgie Thomas Fritz. Trompete und Schlagzeug Bernd Bartels und Thomas Winkler. Schnitt Steffen Brosig, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Jürgen Lutzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997. Auf Wiederhören bei Audible.